Andrea, du hast nicht die Hausaufgabe gemacht. Warum habe ich nicht gemacht? Wo ist die? Vielleicht auf meinen Kopf? Zu Hause. Bring sie mir morgen hin, sonst hast du die direkt an und dann fliegst du hier weg. Aber wenn ich vergesse, was war? Ja nemala puno drugari i bila su odredom. Mini bir kuş olmuştu, pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye, pırpır etsin diye. Pırpır ederken canlandı, ellerim bomboş kaldı. Zilla, verirse. Bila luda. Ona se radovala, zašto je mala drugarica, bila sretna. Drugarice su došli sa nje kući, pa su se igrali svi zajedno. Don't go all around the place. Don't go all around the place.